gal. Let what's inside be your guide. You know darn well. For all the wrongs been done to you, it's making you prettier, so don't be blue. The life you live and what you've been through, you're lucky. Oh. When daylight fades and darkness begins, it's only come to show you that you're the one who knows where it's at. The rest who think they've got it past, know nothing. Soweit die Birds aus dem Jahre 1965 und langsam nähern sich die Bo Diddley-Variationen den psychedelischen Jahren der 60er. Von den Doors sind aus den Jahren 67 und 69-70 zwei spannende Fassungen des Bo Diddley-Songs Who Do You Love überliefert. Und obwohl das Original gar nicht den berühmten Rhythmus hat, benutzten die Doors ihn trotzdem für ihre Fassung. Bis heute spielen auch Grateful Dead immer mal wieder Not Fade Away in ihren Konzerten. Und von einer weiteren West Coast Band gibt es eine sehr eigenständige Verarbeitung des Schlagzeug- und Maracas-Grooves von den Jefferson Airplane, nämlich bei ihrer Neuschöpfung She Has Funny Cars. Very wise. Jefferson Airplane mit dem Eröffnungsstück ihrer LP Surrealistic Pillow von 1967. Im selben Jahr fand in Monterey das berühmte dreitägige Festival statt, in dessen Verlauf unter anderem Janis Joplin, Otis Redding und Jimi Hendrix denkwürdige Konzerte gaben. Auch Eric Burdon war mit einer neuen Ausgabe der Animals über den großen Teich gekommen, um dort zu spielen. Donovans Song Hey Jip hatte im Original kaum Bezug zum Bo Diddley Beat. In der Fassung der Animals bildete aber den Auftakt für eine sehr waghalsige und spontane Musik. Und ab und zu, etwa in den Schlagzeugbreaks gegen Ende, taucht dieser Rhythmus auch wieder kurz aus dem Chaos auf. This one recorded by Donovan, this one. One of my favorite gods, Donovan. Beautiful cat. It's called Hey Jip, this one. I'll buy you a Chevrolet. I'll buy you a Chevrolet. Buy you a Chevrolet, baby. Give me some of your loving, huh? I need loving. That's what I want. That's all I need. That's all I really, really need. Yes, I'll buy you a Ford Mustang. I'll buy you a Ford Mustang. I buy you a fastback Mustang. Give me some of that loving, baby. I need it. That's all I need. Just love me. All right. I buy you a Cadillac. I buy you a Cadillac. I buy you a fishtail Cadillac. Give me some of your loving, baby. I need loving. That's all I want. That's all I need. Love me. Oh, man. I'll get you anything you want. I'll get you anything you want. I'll buy you anything you want, baby. Give me some of your love. I need loving. That's all I need. You know I love you. the one above you. Baby, I'm on my knees begging you, please. Give me some loving. Give me some loving, baby. That's all I need. I said to her, listen, baby. Listen, baby. Can't you hear it, baby? Can't you hear it? Can't you feel my heartbeat, baby? Hear it? Did you hear it? Can't you feel my heartbeat, baby? Soweit die Animals 1967 beim Monterey Pop Festival. Die erste Stunde der Bo Diddley-Variation wird natürlich vom Meister persönlich beendet, mit Bo's Bounce, einem kurzen Instrumental aus dem Jahre 1962. Thank you. said, if nothing else is known, I want you just to relax, because the ride is going to be rough and smooth at the same time. A rock and roll star is blowing through the night. And right now, check it out. Start. Ja, ein kleiner Willkommensgruß der zweiten Stunde von Soundcheck war das. Mit diesen obskuren Klängen eröffnete Bo Diddley seine letzte Studioplatte, die 1989 bei einem kleinen französischen Label erschienen ist. Gegen Ende der ersten Stunde dieser Sendung war Musik zu hören, die an der amerikanischen Westküste gemacht worden ist, von den Jefferson Airplane und den Animals aus England. Die Animals hatten schon früh den Reiz einer langen Session über den Bo Diddley Beat erkannt. Es gibt von ihnen eine 10-minütige Live-Fassung des Songs Bo Diddley selber. Der bekannte Rhythmus und die einfachen Akkorde der Bo Diddley-Songs eignen sich ja hervorragend als Ausgangspunkt für ausgedehnte Improvisationen. Mitunter basieren diese Songs ja nur auf einem Akkord. 1967-68 trafen so ein Rückbezug auf urwüchsige Rhythmen und ein Interesse an langen Improvisationen mit Klangexperimenten zusammen, wobei sicherlich diverse psychedelische Drogen ihren Anteil am Geschehen gehabt haben dürfen. Hier sind Quicksilver Messenger Service mit dem vor einiger Zeit verstorbenen Gitarristen John Cipollina, eine bisher unveröffentlichte Live-Fassung von Bo Diddleys Mona. build a house next door to you. Soweit Quicksilver Messenger Service aus dem Fillmore West, aufgenommen 1968. Die Begeisterung für Bo Diddley ging bei dieser Band so weit, dass sie bei ihrer bekanntesten LP, Happy Trails von 1969, gleich die ganze erste Seite mit Live-Improvisationen dem Diddley-Song Who Do You Love widmeten. Die zweite Seite startete dann direkt mit einer anderen Version von Mona. In England schrieb Pete Townshend einen Song, von dem der Who-Gitarrist einmal sagte, das wäre eigentlich ein Nichts gewesen. Aber wie das Leben so spielt, der Song wurde zu einem der meistgefragten Songs bei Who Live Shows. Townshends Story um einen unerschwinglich teuren Zauberbus basierte auf dem vertrauten Rhythmus und war jahrelang in lang ausgespielten Fassungen einer der Höhepunkte von Who-Konzerten. Aber die Studioversion von 1968 gefällt mir mindestens ebenso gut. Every day, just to drive to my baby. Too much, Magic Bus von den Who, natürlich noch mit dem unvergleichlichen Keith Moon am Schlagzeug. Bo Diddley's Who Do You Love dürfte sicherlich eines der meistgecoverten Rhythm and Blues Stücke sein. Stilistisch ganz unterschiedliche Musiker haben dieses Stück aufgenommen. The Jesus and Mary Chain, Townes & Zant, The Doors und völlig abgefahren muss Ronnie Hawkins' 63er Version sein. Die konnte ich leider jedoch nicht auftreiben. Vielleicht ließen sich ja alle diese Musiker von dem Text faszinieren. Und der dreht sich um einen Typ, der eine Kobra als Schlips trägt und sein Haus hat einen Schornstein, der aus einem Totenschädel gemacht ist. Die folgende Version wurde im September 1969 in England aufgenommen und sie stammt von der Band Juicy Lucy. Miles of barbed wire, use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house, put on the roadside, made from a rattlesnake hide. I got a brand new chimney on the foot on the top, made from a human skull. Now come on, baby, won't you take a little walk? Tell me who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love? Tell me who do you love? Now my old man, he took me by the hand, he said, oh, daddy, I understand. Tell me who do you love? Tell me who. And the night was blue, and around the corner a nice white blue. My pop was hitting them somebody screamed. You should have heard just what I seen. I told you, who do you love? Das waren Juicy Lucy mit ihrem Top 20 Hit Who Do You Love. Und die Straßengeräusche und das durch Abgase und Smog verursachte Husten der folgenden Aufnahme gehören zu Spirit's Animal Zoo. Thank you. much too fat and a little too long. Much too fat and a little too long. Much too fat and a little too long. Much too fat and a little too long. Das war die amerikanische Band Spirit mit Animal Zoo. Der Song erschien auf 12 Dreams of Dr. Sardonicus im Jahre 1970. Animal Zoo ist eine Komposition des Spirit-Vokalisten Jay Ferguson und das Stück zeigt, wie unterschiedlich man den mittlerweile ja vertrauten Rhythmus einsetzen kann. Der Gitarrenrefrain die Californias ist ja hier beileibe nicht die ganze Zeit zu hören gewesen. Aber was machte denn nun Bo Diddley selber in dieser Zeit? Anfang der 70er Jahre arbeitete er 2,5 Jahre als Sheriff in New Mexico und nicht nur ehrenhalber, versicherte er mir, er hätte die Schlüssel zum Kittchen gehabt. 1972 trat er aber auch bei einer großen Rock'n'Roll Revival Show im Londoner Wembley Stadion auf. Und im darauffolgenden Jahr erschien dann ein Album, das ihn unter anderem mit einigen englischen Jüngern präsentierte. The London Bo Diddley Sessions hieß die Platte. Sowas gab es zu dieser Zeit auch noch von Howlin' Wolf und von B.B. King. Hier ist Bo Jam, unter anderem mit dem Ex-Spencer Davis-Organisten Eddie Hardin und mit Roy Wood von Move bzw. Wizard am Bass. Ja, bei diesem Instrumental aus dem Jahr 1973 wird klar, dass Bo Diddleys Rhythmusideen nicht nur bei dem patentierten Beat äußerst funky klingen. Eben war ja von Bo Diddleys Auftritt beim 72er Rock'n'Roll-Spektakel im Wembley-Stadion die Rede gewesen. Mit dabei war damals auch Heinz, der in der ersten Hälfte der 60er Jahre ein paar Hits gehabt hatte. Seine Backing-Band bestand zu dieser Zeit aus vier Herren, die später als Dr. Feelgood bekannt wurden. Aus dem Jahre 1977 stammt die Feelgood-Eigenkomposition I Thought I Had It Made. Von Dr. Feelgood. Und wer Lust hat, mehr von dieser Band zu hören, dem empfehle ich am Montag, dem 25. November, dem 25. November um 22.15 Uhr diesen Sender einzustellen. Dann gibt es nämlich ein Porträt dieser Band zu hören. Aus der psychedelischen Ecke englisch-französischer Prägung dagegen stammte in den 70er Jahren die Band Gong um den Australier David Allen. Die Band wurde damals zwar schon von manchen als bekiffter Anachronismus belächelt, musikalisch und konzeptionell taten sich aber unter den illegalen Nebenschaden erstaunliche Dinge. Nach Weggang von David Allen verließ schließlich auch Gitarrist Steve Hillage die Band und produzierte mehrere Solo-LPs. Aus seiner dritten von 1977 findet sich eine reizvolle Version des Buddy Holly-Songs Not Fade Away und das Gitarrensolo zu Beginn des Stückes mündet schließlich in ein Thema, das Hillage noch für die Gong-Band geschrieben hatte. What I wanna do, I wanna try and give some love to you. This love's gonna last more than one day. Love is love and not find a way. I My love is bigger than a Cadillac. But when I try to show it, people push me back. The love I wanna give you has got to be real to you. Cause that's the only love I wanna feel. So I wanna tell you what I wanna do. I don't wanna try and get some love to do. This love's gonna last more than one day. Love is love and not fight for one. Und ganz genau so hört das Stück auf. Steve Hillage's Not Fade Away. Der unvergleichlich schwebende Klang im Hintergrund ist ein Markenzeichen, das noch aus Gong-Tagen stammt. Es geht auf David Allen oder sogar Pink Floyd's Syd Barrett zurück. Man reibt einfach ganz vorsichtig ein Stück Metall über die Gitarrenseiten und verbreitert den Klang durch ein Echogerät. Aus dem Jahre 1986 stammt ein absolut fantastisches Remake des alten Duane Eddy-Hits Cannonball. Und der war ja seinerzeit auch vom Bo Diddley-Beat inspiriert worden. An der Gitarre Albert Lee und das völlig abhebende Klaviersolo spielt Jim Cox. Thank you. Albert Lee mit Cannonball, einem Leckerbissen aus seiner 86er LP Speechless. Man hat Bo Diddley bisweilen als Pionier bezeichnet, zum Beispiel was seinen Einsatz von Gitarreneffekten angeht. Angeblich sollen in seinen oft rechteckig geformten Gitarren schon früh allerlei elektronische Zusatzeffekte eingebaut gewesen sein. Manche sagen auch, sein Titel Say Man von 1958 sei so etwas wie ein Vorläufer des Rap. Angeblich sollen Bo Diddley und Jerome Green beim Herumblödeln noch nicht mal gewusst haben, dass der Produzent das Band mitlaufen ließ. Hey man! What's that, boy? I want to tell you about your girlfriend. What about my girl? But you don't look strong enough to take the message. I'm strong enough. I might hurt your feelings. My feelings already hurt by being here with you. Well, I was walking down the street with your girl over there. Uh-huh. And the wind was blowing real hard. Is that right? The wind blew her hair into my face. Uh-huh. You know what else happened? What happened? The wind blew her hair into her face. Yeah. And we went a little further. You want to hear the rest of it? I might as well. The wind blew her hair in the street. Hey, since you told me about my girl, I'm going to tell you about yours. I was walking down the street with your girl. Yeah. I took her home for a drink, you know. Took her home? Yeah, just for a drink. Oh. But that chick looked so ugly. She had to sneak up on a glass to get a drink of water. You got the nerve to call somebody ugly. Why, you so ugly till the stuff that brought you the world ought to be arrested. That's all right. My mama didn't have to put a sheet over my head so sleep can slip up on me. Hey, look here. What's that? Where you from? South America. What's that? South America. You don't look like no South American to me. I'm still from South America. What part? South Texas. Where your Western boots at? I got them on. Give me those boots you got on. They're broke ass. That. I've been trying to figure out what you is. I already figured out what you is. What that? You that thing I throw peanuts at. Well, look here. What's that? You just be ashamed of yourself. Why? Calling people ugly. I didn't call you ugly. What did you say? I said you was ruined, that's all. Oh, geez. You know something? What? You look like you've been whooped with an ugly stick. Hey, I ain't got nothing to do with it, but I'll be the feeling right. Thank you. South America. What's that? South America. Well, you don't look like no South American to me. I'm still from South America. What part? South Texas. See my hat? Where's your Western boots at? I got them on. Them ain't no boots, you got on them broke in. Hey, look here. What now? I've been trying to find out what you is. I already figured out what you is. What's that? You that thing I throw peanuts at. Zwei Fassungen von Say Man, die Originalversion von Bo Diddley aus dem Jahre 1958 und danach eine Fassung von 1986, die die Nähe zu Rap und Ähnlichem noch hörbarer macht. Sie stammte von R. Stevie Moore und ist auf einem Sampler des französischen Labels zu finden, das in den 80ern zwei Platten des Meisters herausbrachte. Neben R. Stevie Moore erweisen noch drei weitere Bands auf diesem Sampler Bo Diddley ihre Referenz, unter anderem Giant Sand mit, natürlich, Who Do You Love? Ein letztes Stück, das den patentierten Beat als Sprungbrett für eine eigene Komposition benutzt, stammt von Omar and the Howlers. Wall of Pride heißt es und produziert wurde das Ganze vom ZZ Top-Produzent Terry Manning. Thank you. Soweit Omar and the Howlers. Die Band spielte unlängst im Vorprogramm von Johnny Winter und bei der Gelegenheit präsentierte sie auch ein weiteres Stück mit dem Bo Diddley-Beat, Magic Man. Als ich vor 3 Jahren Gelegenheit hatte, mit Bo Diddley zu sprechen, stand er kurz vor seinem 60. Geburtstag und aufgrund der vertraglichen Übervorteilungen konnte er es sich nach eigenen Aussagen nicht leisten zu sagen, diese Woche gehe ich nicht spielen. Wenn ich 6 Monate zu Hause bleibe und nicht auf Tour gehe, kriege ich Probleme, meinte er. Seiner Spielfreude tat das beim Konzert allerdings überhaupt keinen Abbruch. Ich weiß auch nicht, was aus seinen Plänen geworden ist, einen Prozess anzustrengen, um an das ihm zustehende Geld für seine alten Hits zu gelangen. Aber ein Werbespot für eine bekannte Sportartikelfirma dürfte ihm ab 1989 ein paar finanzielle Sorgen genommen haben. Mitte Oktober dieses Jahres trat Bo Diddley im Rahmen des Gitarrenlegenden-Festivals in Sevilla auf. Ausschnitte dieses Festivals werden demnächst auf dieser Welle zu hören sein. Obwohl die vergangenen 2 Stunden einem ganz bestimmten Rhythmus gewidmet waren, möchte ich mich mit einem Stück verabschieden, das einen letzten Beweis dafür liefert, dass Bo Diddley ein Mann von vielen Talenten ist. Bei der Live-Fassung von Crackin' Up, die er 1987 mit Ron Wood und der Jim Sutton Band aufnahm, hört man nämlich auch, mit wie viel Seele er eine Ballade singen kann. Thank you.